Okay, also Karl, mit welcher Eselsbrücke merkst du dir die Reihenfolge der Planeten im Sonnensystem? Mit oder ohne Pluto? Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die bei der Recherche für diese Geschichte prompt im Wikipedia-Eintrag der Liste der Merksprüche versagt ist. Und ich bin Geologe, der schon mal eine Relevanzdiskussion in der Wikipedia über sich ergehen lassen musste und am Ende für relevant erklärt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, und zwar nicht über unsere Relevanz, sondern Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und ich würde sagen, die sind wahrscheinlich auch spannender. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Als unsere Relevanz. Also spannender als Relevanzdiskussionen. Ja. Nicht so, okay, ja das wahrscheinlich. Das finden wir jetzt sofort raus, ob das spannender ist, weil heute bin ich dran, dir in der Folge 108 von Astrogeo eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte beginnt am 5. Januar 2005 mit einem Anruf. Einem Anruf, den der Astronom Mike Brown tätigt. Der Mike Brown war jahrelang auf der Suche gewesen, hat sich an diversen Teleskopen die Nächte um die Ohren geschlagen, hatte sogar eine Wette mit einer Kollegin abgeschlossen, dass er es schaffen würde. Und was schaffen? Nämlich es zu finden. Ein sagenumwobenes Objekt weit draußen in unserem Sonnensystem. Und nun, am Morgen des 5. Januar 2005, da war Mike Brown schon auf der Arbeit, am Institut für Planetarische Wissenschaft am California Institute of Technology, Caltech, nahe bei Los Angeles. Und er hat es endlich geschafft, greift zum Telefonhörer, ruft seine Ehefrau an und sagt, ich habe einen Planeten gefunden. Aha. Und zwar nicht irgendeinen Planeten, also nicht einen Exoplaneten weit außerhalb unseres Sonnensystems, sondern nein, den sagenumwobenen Planeten X oder X hat Mike Brown gefunden. Einen 10. Planeten in unserem Sonnensystem. Ja, aber meine Geschichte heute handelt nicht eigentlich vom triumphalen Fund eines 10. Planeten in unserem Sonnensystem, sondern darüber, wie der Fund dieses angeblich 10. Planeten dazu führen sollte, dass nur wenig später unser Sonnensystem nur noch 8 Planeten haben sollte und wie dieser 10. Planet dem damaligen 9. Planeten Pluto, von dir schon eingangs erwähnt, seinen Planetenstatus gekostet hat und warum ich auch nach all den Jahren immer noch kein Herz für Pluto habe. Ich wollte gerade sagen, es wird eine ganz traurige Geschichte. So viel dazu. Es kommt drauf an, ob du ein Herz für Pluto hast. Tja, das habe ich ja schon mal erzählt. Ja, ein Herz und 4 Sorten Eis. Genau. Eine wunderbare Folge. Aber bevor wir uns eben um Herzen und Pluto kümmern und um Planet X, sollten wir uns erstmal damit beschäftigen, was eigentlich ein Planet ist. Und die Frage geht deshalb direkt an dich, Karl. Was ist ein Planet? Ein Planet ist ein Objekt, was um einen Stern kreist. Ja. Was in seiner Geschichte seine Bahn freigeräumt hat. Also irgendwie jetzt nicht mehr so viel. Die Frage ist, nach welcher Definition, aber ich glaube, ich zitiere die aktuellste. Ne? Also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber warte, ich habe noch mehr. Ja. Bahn freiräumt, ja. Bahn freigeräumt und es muss einigermaßen rund sein, also so eine gewisse Größe haben, ne? Hurra! Damit hast du schon eine Quizfrage richtig beantwortet. Du kannst ja schon mal ein Geräusch geben, Moment. Genau. Merkst du, es kommt nachher nochmal. Also was ist ein Planet? Es ist nämlich wirklich so, dass sich genau diese Frage die Menschen Jahrhunderte und Jahrtausende lang nicht wirklich gestellt haben, weil offensichtlich war, was ein Planet ist. Planet, das hatte ich ja schon öfters erzählt, kommt aus dem Altgriechischen und heißt zunächst einfach nur Wanderer. Und Wanderer, das sind Himmelskörper, die sich ja verglichen mit dem Fixsternhimmel, also mit den Sternen, die unbeweglich sind, die sich von Nacht zu Nacht über den Himmel bewegen. Und gemäß dieser ja, es ist keine Definition, aber gemäß dessen wurde, wie neulich ganz richtig im letzten Astrogeoplänkel angemerkt, gab es in der Antike 7 Planeten, die alle mit bloßem Auge am Himmel zu sehen waren. Nämlich Merkur, Venus, Mars, Jupiter, der Mond und die Sonne. Das waren die Wanderer. Die Erde war kein Planet, die zählte nicht dazu, weil die war ja im Zentrum des Universums. Und nachdem sich dann das heliozentrische Weltbild durchgesetzt hat oder die Erkenntnis, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des Sonnensystems ist, hatte das Sonnensystem demnach 6 Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn als Wanderer. Und das waren einfach die Planeten, genau, das war ja offensichtlich in dem Sinne. 6 Planeten gab es also in unserem Sonnensystem bis zu jener Nacht am 13. März 1781. Da hat William Herschel oder Friedrich Wilhelm Herschel den Himmel beobachtet. Und zwar hat er versucht, Fixsternparallaxen zu messen. Das kommt dir vielleicht entfernt bekannt vor aus meiner Geschichte über die Vermessung der Parallaxen, meine letzte Geschichte. Auch William Herschel hat versucht, diese Parallaxe zu messen. Es ist ihm nicht gelungen, aber was er stattdessen entdeckt hat, war ein Himmelskörper, der von Nacht zu Nacht über den Himmel wandert. Das war ein bisschen komisch und William Herschel hat erstmal gedacht, oh, es ist ein Komet. Aber es war kein Komet, sondern ein Planet, nämlich Uranus. William Herschel hatte also bei der Suche nach der Fixsternparallaxe stattdessen einen weiteren Planeten entdeckt. Und der wurde auch wenige Monate danach von der, ich sag mal, astronomischen Community als der 7. Planet im Sonnensystem anerkannt. Und damit beträgt unser Planeten-Count im Sonnensystem offiziell 7. Und jetzt hast du da ein wunderbares Geräusch für vorbereitet, wo ich dich bitte, aufs Knöpfchen zu drücken. Oh ja. Planeten-Count also 7. Wunderbar. Herrlich. So, nur kurz, warum waren die anderen Planeten schon seit der Antike bekannt, Uranus aber noch nicht? Das liegt daran, dass alle anderen Planeten, also die Erde sehen wir natürlich nicht am Nachthimmel, weil auf der sind wir ja selber, aber alle anderen Planeten kann ich mit dem bloßen Auge problemlos am Himmel entdecken. Uranus ist prinzipiell rein theoretisch noch mit bloßem Auge beobachtbar, aber nicht wirklich. De facto brauche ich dafür ein Teleskop, wie auch William Herschel, weil er eben so weit weg ist und so leuchtschwach. Und deshalb hat das eben so lange gedauert, bis zum Jahr 1781, bis man diesen 7. Planeten gefunden hatte. Aber in den darauffolgenden Monaten und Jahren haben dann Astronomen Uranus genauer untersucht. Sie haben seine Bahn um die Sonne vermessen. William Herschel selbst hat noch ein paar Jahre nach der Entdeckung von Uranus dessen 2 größte Monde entdeckt mit dem Teleskop. Und ja, man lernte also diesen Planeten kennen, diesen neuen Planeten im Sonnensystem. Dabei ist aufgefallen, dass ein bisschen etwas komisch war an der Umlaufbahn des Uranus. Und was komisch war, ist, dass ein Planet umkreist die Sonne ja auf einer, ja, auf einer elliptischen Umlaufbahn, die ist fast perfekt, kreisförmig eigentlich bei allen Planeten, aber es ist eine elliptische Umlaufbahn und sie ist aber auch, wie schnell sich der Planet auf dieser Umlaufbahn bewegt, wird unter anderem auch davon beeinflusst, wie die anderen Planeten sich verhalten, beziehungsweise die anderen Planeten nehmen Einfluss darauf. Das soll heißen, wenn ein Planet an einem gewissen Punkt auf seiner Umlaufbahn ist, dann kann es sein, dass er ein bisschen schneller wird erst und dann wird er ein bisschen langsamer. Und das deutet darauf hin, dass noch weiter außen ein weiterer Planet an diesem Planeten zieht. Und genau das ist auch bei Uranus passiert. Das hat man beobachtet. Also wenn ich sage, ich beobachte diesen Planeten, wie er Nacht für Nacht über den Himmel wandert, dann kann ich ja messen, wie schnell er auf seiner Umlaufbahn unterwegs ist. Und genau das war bei Uranus der Fall. Er ist erst ein bisschen schneller geworden und dann ein bisschen langsamer. Und das hat darauf hingedeutet, dass da irgendwas noch weiter außen war, was an Uranus gezogen war. Das ist aber komisch, weil nach Uranus war ja eigentlich nichts mehr zum damaligen was Zeitpunkt. Was man wusste. Wir wissten ja, unser Planetencount ist 7, richtig. Und deshalb haben so Anfang des 19. Jahrhunderts, 1821 zum Beispiel, haben dann diese Berechnungen der Umlaufbahn von Uranus eben ergeben, das ist irgendwie ein bisschen komisch, da müsste eigentlich weiter außen noch was sein. Und unter anderem berechnete dann ein französischer Mathematiker namens Urbain Le Verrier, aber der Name ist nicht wichtig, das musst du dir nicht merken. Der hat dann 1846 nämlich diese Daten der Umlaufbahn von Uranus genommen, diese Bahnstörung könnte man sagen, und hat ausgerechnet, Mensch, da müsste es weiter außen von Uranus noch einen Planeten geben, einen bislang unbekannten Planeten. Und was er auch machen konnte, er konnte die Position dieses Planeten berechnen, wo sich dieser Planet befinden müsste. Und Le Verrier war ja Mathematiker, also beobachten wir jetzt nicht so sein Ding. Und deshalb hat er einen Brief an Johann Gottfried Galle geschrieben. Der war Observator an der Berliner Sternwarte. Und Johann Gottfried Galle ist zu seinem Teleskop gestürzt, hat noch in derselben Nacht nachgeschaut und Neptun gefunden. Es hat sofort geklappt. Und deshalb war damit der 8. Planet im Sonnensystem entdeckt, nämlich Neptun. Und das war der erste und einzige Planet, der ja sozusagen am Schreibtisch errechnet wurde. Also mathematische Vorhersage. Richtig, der Planetencount liegt bei 8. Und für diese Geschichte habe ich mich unter anderem auch mit Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching unterhalten. Der erforscht in unserem Sonnensystem vor allem kleine Körper, Asteroiden, aber auch Objekte, die sich jenseits des Neptun befinden. Und der sagt zu diesem Fund: Also es ist eigentlich eine ganz große Erfolgsgeschichte im Zusammenhang mit Bahnstörungen, Einflussnahme von anderen Körpern, die man nicht kennt, und dann diese Beobachtung, diese gezielte Suche und Entdeckung von einem Planeten. Hurra, und ich würde sagen, das verdient nochmal so einen Planetencount bei 8. Hä? Wunderbar. So, dann ist es nach diesem großen Erfolg für die Astronomie und für die Wissenschaft, dass man sich einen Planeten quasi errechnet hatte, kein Wunder, dass Astronominnen und Astronomen nicht locker gelassen haben und sich gedacht haben, vielleicht gibt es da ja noch irgendwelche Planeten im Sonnensystem. Und dazu sagt Thomas Müller: Naja, diese Erfolgsgeschichte, dass man eine Störung sieht und aufgrund von der Störung eine Vorhersage macht und dann einen Planeten entdeckt, diese Erfolgsgeschichte war natürlich sehr verlockend und man hat überall nach Störungen geguckt im Sonnensystem bei den bekannten Bahnen. Selbst bei Merkur hat man Störungen gesehen und hat einen Planeten postuliert innerhalb der Merkurbahn, also sehr nah an der Sonne, bis man dann erst im 20. Jahrhundert eigentlich durch die allgemeine Relativitätstheorie die Bahn vom Merkur exakt erklären konnte und dann diese Hypothese eines anderen Planeten verwerfen konnte. Weiter draußen, natürlich hat man auch dort nach Störungen gesucht im Uranus-Neptun-System und man hat diese Bahnen auch nicht exakt verstanden und hat vermutet, dass ein weiterer Planet dort draußen sein könnte, der diese Bahnstörungen verursacht. Und hat dann gezielt gesucht Anfang des 20. Jahrhunderts. Und jemand, der sehr dringend danach gesucht hat, nach diesem Planeten, nach einem Planeten, der eben Bahnstörungen bei Uranus und bei Neptun verursacht. Das war ein US-amerikanischer Astronom namens Percival Lowell oder Lowell. Der hat eigentlich als Amateurforscher angefangen, aber praktischerweise war er auch noch ziemlich reich und deshalb hat er das Lowell-Observatorium bauen lassen, um das Ganze professionell zu betreiben, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also er hat das Hobby zum Beruf gemacht und hat da eben auch, er ist auch mal zu den Marskanälen abgebogen, aber das ist nicht so wichtig. Aber er hat sich eben vor allen Dingen mit was beschäftigt, was er Planet X genannt hat. Also ein Planet jenseits von Neptun, der an Neptun und Uranus auch ein bisschen zieht und so Bahnstörungen von Uranus und Neptun verursacht. Und diese Bahnstörungen konnte man eben damals nicht so richtig erklären. So, das Planet X, das X steht dabei nicht für 10, weil wir erinnern uns an den Planeten-Count, der ist ja bei 8, sondern das X steht für unbekannt. Und er hat dann auch 1915 eine Schrift, ein ja, dünnes Buch veröffentlicht, Memoirs of a Transneptunian Planet. Das ist ein wunderbarer Titel, ich finde den super. Klingt fast ein bisschen esoterisch, wenn man nicht weiß, ja, ne? Worum es geht. Ja, mhm. Ja. Und da hat er eben gemeint, so okay, um diese Bahnstörungen zu erklären, müsste dieser Planet X ungefähr eine Masse haben, die 7-mal so groß ist wie die Masse der Erde. Also schon ein Klopper, so die Hälfte vom Neptun. Und einen durchschnittlichen Abstand von der Sonne, der 43 astronomischen Einheiten entspricht. Astronomische Einheit ist die durchschnittliche Entfernung von Erde zur Sonne. Also ein Planet X, 7-mal so schwer wie die Erde und 43-mal so weit weg. Zum Vergleich, Neptun ist von der Sonne ungefähr 30-mal so weit entfernt wie die Erde. Also schon ganz weit, ganz schön weit draußen. Noch ganz schön weit draußen. Tragischerweise für Lowell ist er 1916 verstorben. Also ein Jahr, nachdem diese Memoir of a Transneptunian Planet veröffentlicht wurde. Und damit wurde das Projekt erstmal gestoppt am Observatorium. Aber dann wurde die Suche nach Planet X wieder aufgenommen, und zwar von einem jungen Astronomen namens Clyde Tombaugh, von dem du mir schon in Folge 62 erzählt hast, nämlich Plutos Herz und 4 Sorten Eis. Das war dein Einstieg, dass Clyde Tombaugh hat Pluto gefunden. Und das ist auch kein Wunder, dass er Pluto gefunden hat, oder? Naja, es ist schon ein... Nein, es ist kein Wunder, dass er Pluto gefunden hat, aber es war kein Zufall, weil er hatte den Auftrag, eben systematisch nach diesem Planet X zu suchen. Und er hat es eben gefunden am 18. Februar 1930. Und die Entdeckung. War das zu früh? Ich muss noch Planeten-Count sagen, aber egal. Ich finde das Geräusch eigentlich ganz schön. Wir üben das. Ich übe das noch. Kein Problem. Aber er hat es entdeckt im Februar, und die Entdeckung dieses Planeten X wurde dann am 13. März 1930 bekannt gegeben. Das ist sehr passend, der 13. März. Das war nämlich auch an einem 13. März, als William Herschel Uranus entdeckt hat. Und der 13. März war auch der Geburtstag von Percival Lowell gewesen, ja, dessen Planet X nun endlich gefunden worden war. Und der erhielt unter anderem auch deshalb den Namen Pluto, weil PL sind die Initialen von Percival Lowell, und ist ja außerdem der Gott der Unterwelt. Und der Name war halt noch frei, weil Planeten werden ja nach Gottheiten benannt. Und also ich hab keine verlässlichen Quellen danach gefunden, aber es ist auffällig, dass die Entdeckung von Pluto wurde bekannt gegeben, und im gleichen oder im selben Jahr hat die US-amerikanische Firma Disney ihren Charakter, einen Hund als Charakter vorgestellt und ihn Pluto genannt. Also der Planet heißt nicht etwa nach der Disney-Figur Pluto, sondern eher umgekehrt. Aber genaueres weiß man. Der amerikanische Planet, der einzige Planet, der in Amerika entdeckt wurde oder aus Amerika entdeckt wurde, ist halt auch sofort Popkultur geworden. Das passt ja irgendwie schon zusammen, ne? Natürlich, absolut. Mhm. Und damit, jetzt kannst du das Finger aufs Knöpfchen, und damit beträgt unser Planeten-Count im Sonnensystem jetzt 9. Ah. Und ich hatte dich ja am Anfang der Folge nach der Eselsbrücke gefragt, mit der du dir die Reihenfolge der Planeten merkst. Ich habe mich gedrückt, ja. Du hast dich gedrückt, mit oder ohne Pluto? Wie lautet der denn mit Pluto, der Merksatz? Also soll ich dir den Bekannten sagen oder soll ich dir einen Unbekannten sagen? Beide. Also der Bekannte ist, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Hurra! Und wenn man den jetzt mit, das ist der Bekannte, man kann den ja auch in der neueren Form dann vereinfachen und sagen, erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Man könnte auch sagen, Mama verliert eine Mütze, jetzt sucht unser Nachbar. Wow. Ich weiß nicht, was ich, also ja. Also mich stört so ein bisschen der Vater, weil es muss ja nicht nur der Vater sein, ne? Aber gut. Ja, aber der fängt halt mit V an. So ist es. Genau. Weil, ja, aber auch andererseits, wenn Mama immer so verschusselt ist und die Mütze verballert, ist das ja auch irgendwie doof. Ne? Ja, richtig, genau. Und was hat der männliche Nachbar eigentlich mit Mama zu tun? Genau. Ja, genau. Unsere Nachbarin geht ja auch. Egal. Also, aber mit diesem Merksatz, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, mit dem bin zumindest ich aufgewachsen, wenn ich überhaupt über sowas nachgedacht habe, was selten der Fall war. Weil jetzt hat unser Sonnensystem ja die Form, die ich als Kind lang ist her gelernt habe. Und das Sonnensystem schaut jetzt auch eigentlich ganz passabel aus, wenn man sich das so überlegt. So, ich habe im inneren Sonnensystem die vier terrestrischen Planeten oder Gesteinsplaneten. Das ist Merkur, Venus, Erde und Mars. Das sind so die Planeten, auf deren Oberfläche ich stehen könnte, sage ich mal, und festen Boden unter den Füßen hätte und nicht kein Eis auf der, also ja, und überhaupt. Hurra! Dann kommt der Asteroidengürtel voller ja, Trümmerteile und Brocken und dann kommt das äußere Sonnensystem mit vier Gasriesen oder halt zwei Gasriesen und zwei Eisriesen eigentlich genauer gesagt, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und irgendwann dann noch ein bisschen weiter draußen, dann kommt irgendwie Pluto und ja, Pluto ist weder riesig, noch besteht er aus Gas, sondern irgendwie ist er klein und seine Umlaufbahn ist auch ein bisschen komisch und seine Masse ist irgendwie viel geringer, als sie sein müsste. Aber mit dem Fund von Pluto steht nun fest, endlich nach dem achten Planeten Neptun kommt der neunte Planet Pluto und da ist dann unser Sonnensystem zu Ende und danach kommt nichts mehr. Dann war's das. Vor allen Dingen mit Planeten und größeren Körpern. Aber ich hab's ja eben schon irgendwie so ein bisschen erwähnt, irgendwas ist komisch an Pluto im Vergleich zu den anderen Planeten. Eigentlich sind gleich mehrere Dinge komisch an Pluto. Also, was ist komisch an Pluto? Zum einen seine Bahnebene. Also, wenn Pluto seine Runde, und ich sage jetzt Runde und relativiere das gleich wieder, aber seine Bahnebene, seine Runde um die Sonne, die ist stark zur Ekliptik geneigt. Und was heißt das? Die Ekliptik ist ja die Ebene, es wird als die Planetenebene bezeichnet, weil alle anderen Planeten die Sonne auf dieser in dieser Ebene umkreisen. So. Und das ist jetzt nicht ganz perfekt, aber ziemlich. Also zum Beispiel die Bahnebene von Neptun ist um rund 1,7 Grad zur Ekliptik geneigt, also sehr relativ gering. Die von Mars und ungefähr 1,9 Grad. Aber Pluto, dessen Bahnebene ist um über 17 Grad zur Ekliptik geneigt. Also er fällt da eigentlich komplett raus im Vergleich zu allen anderen Planeten. Das ist schon mal komisch. Und dann habe ich ja eben gesagt, Runde ist relativ. Na, es ist immer noch eine Runde, aber sie ist eben nicht rund, weil diese Umlaufbahn von Pluto ist stark exzentrisch. Umlaufbahnen sind ja keine Kreise, sondern Ellipsen. Aber sie sind eben ziemlich kreisrund von allen Planeten. Also ich kann angeben, wie stark elliptisch eine Bahn ist. Mit einem Maß, das nennt man Exzentrizität, wo 0, eine Exzentrizität von 0 ist ein perfekter Kreis und 1 ist das höchste der Gefühle. Dann hätte ich dann, ja, wär's eigentlich eine Linie, oder? Wenn das so eine starke Ellipse wäre. Also. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich muss es jetzt auch nicht wissen. Aber wichtig ist zu merken, 0 ist ein perfekter Kreis und 1 ist das höchste der Gefühle. So, und da merke ich auch, Pluto ist da ein bisschen besonders, weil die Exzentrizität von Neptun zum Beispiel, die beträgt 0,0097, also schon ziemlich perfekt kreisförmig. Der Mars ist die Exzentrizität 0,0934. Und nein, das musst du dir auch nicht fürs Quiz merken. Aber die von Pluto ist eben 0,2488. Also, es ist eine richtige Ellipse. Das würde ich auch, also mit bloßem Auge sehen, würde ich das irgendwie auf einen Zettel malen, dass das eine sehr starke, sehr ausgeprägte Ellipse ist und alle anderen Planeten, das könnte ich mit bloßem Auge nicht sehen, dass das kein perfekter Kreis ist. Und was das Dritte, was wirklich komisch an Pluto ist und was auch ja sehr früh aufgefallen ist, dass diese Umlaufbahn von Pluto so stark exzentrisch ist, dass die Bahn von Pluto die Umlaufbahn des Neptun kreuzt. Also die stoßen ja nicht zusammen, das passiert nicht, die sind dafür, das kommt nicht vor. Aber was es heißt ist, dass zwischen 1979 und 2009 Pluto der Sonne näher war als Neptun, weil er da innerhalb der Neptun-Umlaufbahn seine eigene Bahn weiter gewandert ist. Also das ist alles so ein bisschen weird. Und dann könnte man sagen, Schönheitsfehler ist halt, Pluto ist so ein bisschen komisch, ist so weit draußen, passt schon irgendwie. Aber dann kommt das Nächste, was wirklich nun sehr komisch war, weil ich hatte ja gesagt, Percival Lowell war auf der Suche nach Planet X. Und dieser Planet X sollte erklären, warum die Umlaufbahnen von Uranus und Neptun ein bisschen komisch ausschauen. Also er sollte diese Bahnstörungen erklären. Und dafür hatte Lowell eine Masse von 7 Erdmassen für Planet X ausgerechnet. Und das war aber sehr schnell nach der Entdeckung von Pluto klar, dass Pluto keine 7 Erdmassen hat, sondern von 7 Erdmassen ist Pluto geschrumpft immer mehr auf eine Erdmasse, dann auf ein Zehntel Erdmasse, dann auf ein Hundertstel Erdmasse. Und damit war eigentlich schon wirklich recht früh klar, dass Pluto viel zu wenig Masse hat, um der Planet X zu sein. Gab doch sogar, weil die prognostizierte Masse immer kleiner wurde in den 70ern oder 80ern irgendwann ein Paper, wo sie mal ausgerechnet haben, wenn Pluto verschwinden müsste eigentlich. Ja. Das hatte ich, glaube ich, auch in meiner so Folge. Weiter extrapolieren, genau. Und so puff. Aber was ich auch während der Recherche für diese Folge, was für mich zumindest ein bisschen überraschend war, ist, dass das alles schon relativ bald klar war. Also Clyde Tombaugh selbst hat 1946 auch einen Fachartikel geschrieben und diese Entdeckung eben kurz beschrieben und nimmt darauf auch Bezug am Ende, wo er selber schreibt, das wird ja schon angemerkt, dass irgendwie Pluto nicht genug Masse hat, um dieser gesuchte Planet X zu sein. Aber ja, Pluto war halt da im Grunde genommen, wo er hat ihn da gefunden, wo er von Percival Lowell vorhergesagt wurde und es passt, ne? Aber zum Beispiel hat ein US-Astronom namens Willie Ley schon 1956 geschrieben, dass Pluto überhaupt nicht die Vorschusslorbeeren verdient hat, die er als Planet X vor seiner Entdeckung erhalten hat. Und dass Pluto, it has been a disappointment all along, also dass Pluto schon immer eine Enttäuschung war, for it did not turn out to be what one could reasonably have expected. Also, Pluto ist eine Enttäuschung, weil er sich nicht als das herausgestellt hat, was man eigentlich erwartet hätte. Und 1978, dann noch ein bisschen später, da war es dann wirklich so, dass der Pluto-Mond Charon, ich spreche das richtig aus, oder? Ja. Ich bin des Griechischen nicht mächtig. Ich habe ja letztes Mal schon gezeigt, dass ich auch des Niederländischen nicht mächtig bin, deswegen sage ich nichts dazu. Wie gesagt, die Entdeckung vom Pluto-Mond. Mhm. Indem man diesen Mond entdeckt hatte, konnte man nämlich die Masse von Pluto recht genau bestimmen. Und die Masse beträgt ungefähr 0,2% der Masse der Erde. Also wirklich, wirklich, wirklich zu klein. Dass man durchaus von diesen 7 Erdmassen ein Stückchen entfernt, ja. Ein bisschen, also geringfügig. Mhm. Also ist es wirklich zu klein, um irgendwie diese Bahnstörungen von Uranus zu erklären. Und also Planet X war es auf gar keinen Fall, aber es wurde auch kein anderer Planet X gefunden. Also ein Planet, der diese Bahnstörungen erklären könnte. Aber das ist auch kein Wunder, dass dieser Planet X nie gefunden wurde, weil 1992 ein Forscher eine neue Berechnung veröffentlicht hat. Weil, was war passiert? Die Sonde Voyager 2 ist am Neptun vorbeigeflogen oder war am Neptun vorbeigeflogen einige Jahre zuvor. Und indem sie da an Neptun vorbeigeflogen ist, konnte man die Masse des Neptun neu bestimmen und genauer bestimmen. Und das hat dazu geführt, dass die Masse des Neptun geschrumpft ist, und zwar um 0,5%. Und das klingt zwar wenig, aber ist eine Masse, die ungefähr der Masse des Mars entspricht. Also jetzt. Ui. Ja, genau. Also und dieses nach unten korrigieren der Masse von Neptun, da konnte man dann eben seinen Einfluss auf den Uranus neu berechnen. Und dann ist Folgendes passiert. Die Bahnen sind völlig perfekt mathematisch vorhersagbar mit den Massen, die diese beiden Planeten haben. Und ein weiterer Planet dort draußen ist überhaupt nicht notwendig, um diese Bahnen zu erklären. Sowas. Ja, also es braucht keinen Planet X und es braucht auch keinen Pluto, aber mei, jetzt hatte man ihn schon mal gefunden und das Sonnensystem hat 9 Planeten und irgendwie stört Pluto ja da draußen auch nicht großartig. Ist irgendwie so putzig, ne? So klein, verspringt, ein liebenswerter Irrläufer und deshalb beträgt auch in den 1990er Jahren unser Planeten-Count weiterhin 9. Also kein Pling, ne? Pling, aber diese Trombone oder irgendwie sowas, so. Ach so. Jetzt wird es zunehmend traurig, man merkt es, ja. Also wir sind schon vom Storytelling wirklich advanced, Franzi, oder? Also mittlerweile arbeiten wir sogar mit Musik hier, das ist nicht schlecht. Naja, Musik, ja, hauptsächlich, ich bin hauptsächlich neidisch auf die Knöpfe, die du drücken darfst. Aber Storytelling-technisch kann ich jetzt gleich weitermachen mit Es war einmal. Nämlich, es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, lieber Karl, da hast du mir in Folge 62 von Ceres erzählt. Dem Planet der Frühstücksflocken, benannt nach der Göttin des Ackerbaus, daher die Frühstücksflocken. Und vielleicht kannst du mir hoffentlich sicherlich auch noch erzählen, warum wir Ceres heute noch gar nicht als Planet erwähnt haben. Also genau, an Ceres musste ich auch schon denken, wobei es ist ja mittlerweile irgendwie fast 3 Jahre her, dass ich dir diese Geschichte erzählt habe. Ne? Ceres ist irgendwie im früheren 19. Jahrhundert entdeckt worden und ich glaube, er galt einige Jahre als Planet, ne? Weil das ja das erste Objekt des Asteroidengürtels war, was man gefunden hat. Und man erst gedacht hat, naja, das ist halt dann nochmal so ein Planet da zwischen Mars und Jupiterbahn. Aber dann hat man so viele andere Asteroiden auch noch gefunden auf ähnlichen Bahnen in diesem Asteroidengürtel und deswegen hat man dann irgendwann den Ceres wieder degradiert. Was aber dazu geführt hat, dass der Ceres wie auch, ist das eigentlich die Ceres, ne? Das ist ja eine Göttin, dass die Ceres eine auch so ein Symbol hat wie die anderen Planeten. Also er hat heute immer noch so ein bisschen, sie hat immer noch dieses astrologische Symbol. Genau, ja. Genau. Also da ist noch so ein bisschen was übrig davon, dass sie mal ein Planet war. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ceres hat als Planet angefangen und wurde dann mit der Entdeckung von eben zahlreichen weiteren Himmelskörpern, ähnlich wie Ceres in diesem Bereich, wurde dann klar, dann hätten wir auf einmal nicht nur die 8 Planeten damals plus Ceres, sondern dann hätten wir die 8 Planeten plus Ceres plus weitere 15 Planeten oder 25 Planeten. Also die Anzahl der Planeten wäre ins Unermessliche gestiegen. Und ich habe auch gelesen, dass sie wurde nicht degradiert, sondern es hat sich einfach herausgestellt, dass sie zu einer neuen Klasse von Himmelskörpern gehört, nämlich Asteroiden. Ich glaube, der Begriff von Asteroid wurde dadurch geprägt, weil Asteroid, da steckt ja Stern mit drinnen. Und das wurde, den Namen haben die erhalten, also sternähnlich, weil sie in Teleskopen nur als Punktquellen erkennbar war und damit ausgesehen haben wie Sterne. Aber es gab vor Ceres und so noch keine Kategorie der Asteroiden, wo man was runterdegradieren kann, sondern dieser Begriff wurde dann eben neu geprägt, habe ich zumindest gelesen. Aber ja, Ceres ist nur einer von Tausenden und nichts Besonderes. Und vielleicht hast du jetzt wieder die Trombone im Hinterkopf. So ähnlich ist es Pluto letztendlich auch ergangen. Denn das Bild vom Sonnensystem nach 1930 war ja, nach Pluto ist es zu Ende, da ist nichts mehr. Pluto ist quasi ein einsamer Irrläufer. Clyde Tombaugh, der Entdecker von Pluto, hat selbst jahrelang nach weiteren Objekten jenseits von Neptun gesucht und nichts gefunden. Und das hat überhaupt nie irgendjemand etwas weiter da draußen gefunden, bis eben zum Jahr 1992. 1992 wird ein Objekt entdeckt, das heute Albion heißt. Und das war das erste Projekt jenseits der Pluto-Bahn. Also ein Objekt, was im Sonnensystem die Sonne umrundet, aber noch weiter weg ist als Pluto. Und nach 1992 fangen immer mehr Astronomen und Astronomen an, ihre Teleskope gen äußeres Sonnensystem zu richten. Die Suchen sind nicht so ganz einfach, weil diese Objekte sind ja, klein und leuchtschwach. Also eigentlich sind sie gar nicht mal so leuchtschwach, weil oft ist ihre Albedo, also oft reflektieren sie ja sehr viel Licht, so wie auch Pluto. Also das ist nicht so, dass sie so klein und dunkel sind, aber sie sind klein und furchtbar weit weg. Und deshalb ist es dann auch sehr schwierig, das vor dem Sternenhintergrund auszumachen und pipapo. Also es ist nicht so ganz einfach, aber Forschende legen eben los, weil sie merken, da könnte ja doch noch was sein. Und zu diesen Forschenden gehört auch Mike Brown, den ich eingangs schon erwähnt hatte, der mit dem Anruf an seine Ehefrau, dass er einen Planeten gefunden hat. Mike Brown will eigentlich nicht so sehr irgendwelche Kleinkörper finden wie, ich sag jetzt mal böse, wie Pluto, sondern Mike Brown ist auf der Suche und auf der Jagd nach einem richtigen weiteren Planeten im äußeren Sonnensystem. Mike Brown möchte einen Planeten finden. Und er begibt sich auf die Suche, aber findet zunächst ein paar andere Objekte. 2002 zum Beispiel ein Objekt namens Quawa. Und das, die Aussprache, ich habe sie bestimmt auch, butchert, aber ich gebe mir Mühe. Und 2003 entdeckt er dann ein weiteres Objekt, das heißt Sedna. Und das ist auch so weit draußen. Also es werden immer mehr. Und unter anderem auch mit diesen Entdeckungen von Mike Brown mit Objekten. Das sind nicht nur, also ich meine, das sind schon Objekte, die sind jetzt nicht gar so viel kleiner als Pluto. Also sie sind alle kleiner als Pluto, aber nicht gar so viel kleiner und sie sind teilweise noch weiter draußen weg und so weiter. Aber es ergibt sich eben langsam das Bild, ähnlich wie bei Ceres im Asteroidengürtel, dass Pluto, dieser ja liebenswerte einsame Irrläufer, dass er gar nicht so einsam ist da draußen im Sonnensystem, sondern dass Pluto, genau wie Ceres im Asteroidengürtel, nur eines von vielen Objekten ist, die da draußen ihre exzentrischen Runden durchs Sonnensystem ziehen. Und diesen Bereich nennen wir heute Kuipergürtel. Und der Kuipergürtel ist auch eine ringförmige Region außerhalb der Neptunbahn zum größten Teil. Und da befinden sich schätzungsweise Tausende und Abertausende von Objekten da draußen. Und es wird auch angenommen, dass viele unserer Kometen, die wir ja auch manchmal am Nachthimmel sehen können, selten, aber dass viele der Kometen aus diesem Kuipergürtel kommen und die Gesamtmasse des Kuipergürtels ist ungefähr ein Zehntel der Erdmasse. Also auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie viel Masse der Asteroidengürtel hat. Weißt du es? Auch ein Bruchteil. Also es gibt auch keinen Planeten. Also die Gesamtmasse. Ja. Bei weitem nicht. Ja, nee, in die Gesamtmasse kriegt man keinen ganzen Planeten raus, aber es ist auch nicht so wenig. Aber eigentlich ist der Kuipergürtel natürlich bis auf die, es gibt natürlich sehr wichtige und zahlreiche Unterschiede zum Asteroidengürtel, aber so ist es eigentlich kein schlechter Vergleich, weil der Asteroidengürtel ist ja auch so ein ringförmiger Bereich zwischen Mars und Jupiter und dann gehe ich eben weiter raus und weiter raus und weiter raus und weiter draußen ist dann eben dieser Kuipergürtel, der sich über eine viel größere Entfernung auch erstreckt und so weiter, pipapo. Nur kurz, ich habe es nachgeguckt. Wikipedia sagt, die Gesamtmasse des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter ist ungefähr 5% des Erdmondes oder ein Drittel Pluto. Ah. Also es ist schon wirklich wenig. Ja, das ist tatsächlich wirklich wenig. Mhm. Also ja, kein Wunder, dass Ceres kein Planet geblieben ist. Der ist da schon mit drin, genau. Aber der eigentliche Punkt ist, was man eben rausgefunden hat, dann in den späten 1990er Jahren und frühen 2000ern, ist, dass auch Pluto nichts Besonderes ist, sondern dass da draußen Hunderte und Tausende weitere Objekte sind. Eine Gruppe, zu der auch Pluto gehört. Und wenn Pluto ein Planet ist, dann müssten laut dieser Logik auch alle anderen Objekte da draußen in diesem Bereich ein Planet sein. Und dann können wir jetzt mal austesten, wie oft du auf diesen Button drücken kannst, weil dann würde unser Planeten-Count rapide ansteigen auf 200 oder 300 oder auch, ja, also ja, Planeten-Count bei 200. Ich werde jetzt nicht mein Mischpult kaputt machen, ne? Aber. Aber komm, du kannst ja mal dreimal hintereinander draufklicken. Ich kann es auch so konfigurieren, dass es immer gleich wieder anfängt. Aber so muss ich es immer zu Ende spielen lassen. Also da würde die Folge ein bisschen aufgebläht werden, möglicherweise. Ja, deshalb ist es passt auch, danke. Ich kann auch bis zum Ende der Folge einfach die ganze Zeit immer noch mal drauf drücken. Bitte nicht. Das wäre auch nicht faktisch richtig, denn... Ja, denn... So, erstmal erhöhen wir den Planetencount überhaupt nicht, weil Pluto ist ja doch irgendwie was Besonderes, was, ja, wo man sagen könnte, es ist ja halt aber trotzdem ein Planet, denn was ihn so besonders macht, ist die Tatsache, dass alle gefundenen Objekte kleiner sind als Pluto. Und damit ist Pluto quasi der Platzhirsch unter den Objekten im Kuipergürtel und dann wäre es doch schon irgendwie okay mit dem Planetenstatus. Den hat er jetzt ja auch schon seit ein paar Jahrzehnten und überhaupt. Also der größte passt, ist ein Planet. Doch dann kommt eben jener, welcher 5. Januar 2005, an dem Mike Brown zum Telefonhörer greift. Denn am 5. Januar 2005 entdeckt Mike Brown in den gesammelten Beobachtungsdaten ein Objekt, das wir heute als Eris kennen. Und Eris ist größer als Pluto. Das sieht Mike Brown sofort. Und um es vorwegzunehmen, inzwischen ist bekannt, dass Eris tatsächlich ein Ticken kleiner ist als Pluto. Ja. Von der reinen Größe, aber seine Masse ist fast ein Drittel. Es ist fast ein Drittel mehr Masse als Pluto. Also es ist ein sehr viel dichteres Objekt. Und ich hab den schönen Vergleich gelesen, wenn man sich das so vorstellen kann, dass Eris und Pluto beide haben ungefähr eine Oberfläche, ein Oberflächengebiet, das ist ungefähr vergleichbar mit dem von Russland. Mhm. Oder vom Südamerika. Also so groß sind die. So, und deshalb greift Mike Brown auch zum Telefonhörer und sagt, Schatz, ich habe einen Planeten gefunden. Also ob er Schatz gesagt hat, weiß ich nicht. Aber weil, gut, wenn Pluto ein Planet ist, dann müsste ja nach der Definition Eris auch ein Planet sein. Aber Eris, der Name kam erst später, der Name kommt tatsächlich von einer weiteren Göttin, weil wir erinnern uns, Planeten werden eigentlich nach Gottheiten benannt, deshalb auch Ceres, der inzwischen nur noch Asteroid ist, oder die Ceres nach der Göttin des Ackerbaus. Eris ist die griechische Göttin der Zwietracht und des Streits. Denn prompt bezeichnete die NASA nach der Bekanntgabe der Entdeckung Eris zunächst als 10. Planeten, weil ist ja mindestens so groß wie Pluto, passt. Aber die Entdeckung von Eris dürfte wohl endgültig dazu geführt haben, dass die Internationale Astronomische Union sich überlegt hat, dass das ja so nicht weitergehen kann mit den Planeten und dem Status von Pluto. Und deshalb gab es Streit. Denn die Frage war einerseits, wie viele Planeten im Sonnensystem gibt es denn nun? Also 9 wie gehabt oder 9 plus Eris, also 10 oder doch vielleicht 200, ohne dass du gleich wieder die ganzen Knöpfe drücken musst. Oder vielleicht doch nur 8, weil was damit ja nun wirklich klar geworden ist, dass Pluto lediglich ein großes Objekt im Kuipergürtel ist. Und das würde aber bedeuten, dass dann Pluto den Planetenstatus verlieren würde, den er zu dem Zeitpunkt seit 75 Jahren inne hatte. Und die Frage, wie viele Planeten im Sonnensystem gibt es denn nun, konnte die Internationale Astronomische Union letztendlich dadurch klären, dass sie sich überlegt hat, was ein Planet denn ist. Und mit dieser Frage hat sie sich 2006 beschäftigt, bei einer Versammlung, die in Prag stattgefunden hat, weil da sollte eine neue Resolution verabschiedet werden oder wurde darüber abgestimmt, über die Definition eines Planeten. Das war natürlich eine sehr heiße Diskussion. Ich war damals 2006 auch dabei bei der Internationalen Astronomischen Union, eine große Versammlung in Prag, wo dann diskutiert wurde. Es gab auch einen Vorschlag, wie die Planetendefinition sein soll. Und nach dieser neuen Planetendefinition wäre eben Pluto herausgefallen. Also ein Planet zeichnet sich dadurch aus, dass er zum einen seine Bahn um die Sonne zieht. Er muss groß genug sein, dass er sich selbst in eine runde Form, in ein hydrostatisches Gleichgewicht bringen kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, es darf kein Mond sein. Also es muss wirklich ein Objekt sein, das um die Sonne seine Bahn zieht. Und der vierte Punkt ist, er muss in vernünftigen Zeitskalen seine Bahn freiräumen. Also im Prinzip innerhalb der Existenz des Sonnensystems muss er imstande sein, seine Bahn freizuräumen oder Objekte, die in die Nähe kommen, in eine Resonanz, in einen festen Abstand zu zwingen. Ja, ich war nicht so schlecht am Anfang, ne? Du warst nicht so schlecht, du hast tatsächlich alles erwischt. Puh. Hurra. Das war die letzte, eine Resolution, über die am letzten Tag dieser Versammlung abgestimmt wurde. Und es kam, wie es, ja, streng wissenschaftlich könnte man sagen, kommen musste. Die neue Definition für einen Planeten oder überhaupt die erste fachlich wirkliche Definition für was ist ein Planet. Laut dieser Definition war eben Pluto auf einmal kein Planet mehr, weil er eben es nicht geschafft hat, seine Umlaufbahn freizuräumen, weil er teilt sich ja unter anderem, na, er kreuzt die Umlaufbahn des Neptun und er befindet sich eben in diesem Kuipergürtel mit zahlreichen anderen Objekten. Also, tja. Und Pluto war damit zum Zwergplaneten degradiert. Zwergplanet, eine Kategorie, die auch damals neu erfunden, definiert wurde, genau für solche Objekte wie Pluto und auch Ceres ist inzwischen offiziell ein Zwergplanet. Aber das mit dem Herz für Pluto, diese Entscheidung, dass dem der Planetenstatus aberkannt worden ist, das war eine Entscheidung, die ja nicht von allen mit Wohlgefallen aufgenommen worden ist. Gut, die Stimmung war schon sehr interessant. Natürlich war Pluto der Planet, der von den Amerikanern entdeckt wurde und die Amerikaner waren schon sehr, ja, vielleicht auch traditionsbewusst, die wollten ihren Planeten behalten. Natürlich handeln sich alle in allen Schulbüchern, in allen Kinderbüchern über Astronomie ist der Pluto ein Planet und ein ganz wichtiger Planet für viele Kinder auch. Und da gab es natürlich einen Riesenaufschrei, wenn man jetzt diesen Planetenstatus aberkennt. Zusätzlich hatten die Amerikaner eine Sonde gestartet, eine interplanetare Mission New Horizons zu dem Planeten Pluto. Und während diese Mission unterwegs war, will man dann diesem Planeten den Status aberkennen. Das wäre auch dann eine Niederlage im Prinzip. Aber letztendlich für die Astronomie, für die Wissenschaft ist der Status, ob das ein Planet ist, ein Zwergplanet oder ein Trans-Neptun-Objekt, ist eigentlich irrelevant. Aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung spielt es eine sehr, sehr große Rolle. In den USA nach wie vor. Ich glaube, in einigen Bundesstaaten ist Pluto nach wie vor per Gesetz ein Planet. Zum Beispiel von Illinois und Arizona. Arizona ist, glaube ich, Staatsplanet. Pluto wurde erst vor wenigen Jahren wurde er dazu ernannt. Ist das Lowell Observatory, wo Clyde Tombaugh gearbeitet hat? In Arizona. Ist in Arizona, ne? Ja. Genau, und Illinois ist, denke ich, der Geburtsort von Clyde Tombaugh. Aber unabhängig von Staatsplaneten lautet somit der Planetencount ab dem 24. August 2006 offiziell und bislang endgültig 8. Oder du kannst auch diesen anderen Geräusch, dieses Duduf, aber ja, passt. Ja. Das klingt ein bisschen endgültiger, das stimmt. Ja, schon, oder? Und damit sind wir auch fast ganz am Ende meiner Geschichte angekommen. Die Geschichte, warum ich auch nach all den Jahren immer noch kein Herz für Pluto habe, wobei ich zugeben muss, nochmal in Bezug auf Eselsbrücken, ich brauche die für die Reihenfolge der Planeten im Sonnensystem nicht mehr, aber wenn, dann nehme ich immer noch die alte her und lasse das den letzten Buchstaben einfach weg. Was soll's? Wobei, wenn man das, man redet ja meistens mit Kindern darüber, wenn man diesen Satz erwähnt und da muss man eigentlich auch immer den Pluto auch gleich noch mit erwähnen. Also zumindest sagen, na, Pluto wäre da gewesen, aber ist er jetzt halt nicht mehr. Aber irgendwie, der gehört schon noch gedanklich dazu, finde ich, wenn man mit Kindern über Planeten redet. Geht es dir so? Ja, also mir geht es so, auch wenn ich da jetzt auch nicht stark emotional involviert bin, aber irgendwie von dem haben wir halt alle gehört. Und wenn ich das nicht ansprechen würde, würden die das ansprechen, ganz sicher. Ja? Müssen wir mal austesten. Ja, also ihr, die ihr da zuhört, könnt ja mal, falls ihr Kinder habt, das mal ausprobieren. Oder auch fremde Kinder mitten auf der Straße kommen. Genau. Einfach ansprechen. Die Nein. heißen die Planeten. Don't do this. Nein. Wehe, du erwähnst Pluto. Oder wehe, du erwähnst Pluto nicht anscheinend. Offensichtlich kommt das darauf an, je nachdem, in welchem Land man sich in da umhört. In Arizona wäre ich vorsichtig, ja. Ja, oder Illinois. Aber zu guter Letzt, was ist jetzt mit Mike Brown, unserem Planetenentdecker? Also die Frage ist, war er traurig, dass er keinen Planeten entdeckt hatte? Und die Antwort lautet nein. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Was ja irgendwie so sinngemäß heißt, warum ich Pluto zur Strecke brachte oder so, ne? Genau, ich bin übrigens sehr stolz auf mich. Ich hatte das Buch bei seinem Erscheinen, ich glaube 2012, auch rezensiert. Und ich habe es innerhalb von 24 Stunden nochmal komplett durchgelesen und diese gesamte Folge aufgeschrieben. Also von daher, ja, Eigenlob stinkt, aber es ist trotzdem prima. Nein, er hat, wie gesagt, das ganze Buch drüber geschrieben, ist auch sehr lesbar. Aber auch ihm war damals schon klar, dass Pluto streng genommen kein Planet sein sollte und dass deshalb auch Eris kein Planet sein sollte. Wie er selber schreibt, er hätte es natürlich irgendwo schick gefunden, dann wäre er der einzige noch lebende Planetenentdecker gewesen. Aber schon bevor er Eris entdeckt hatte, war ihm eigentlich klar, dass aus den von mir auch genannten Gründen, dass Pluto da eigentlich nicht so richtig hingehört. Natürlich ist es ein bisschen ironisch schon, dass ausgerechnet der Mensch, der sich auf die Suche nach einem weiteren Planeten begibt, dann einen Planeten zur Strecke bringt, wie der Titel seines Buches lautet, wie ich Pluto zur Strecke brachte, vom Planetenentdecker zum Pluto-Killer. Richtig. Das war früher seine Twitter-Handle oder inzwischen immer noch auf X, das weiß ich nicht. Aber wie Thomas Müller es ja auch gesagt hat, natürlich spielen da viele Emotionen mit rein bei einigen Menschen, aber für die Wissenschaft ist es natürlich streng genommen egal, ob Pluto nun ein Planet ist oder ein Zwergplanet oder wie man dann auch immer bezeichnet, für die Erforschung dieser Welt oder was diese Region da draußen faszinierend macht oder relevant für uns. Ob es jetzt ein Planet ist oder Zwergplanet, würde ich sagen, ist egal. Wobei natürlich schon die Frage ist, ob die NASA diese New Horizons Mission dorthin gestartet hätte, wäre es kein Planet gewesen zum Start der Mission. Aber damit ist nach all den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten klar, letztendlich, wie viele Planeten es in unserem Sonnensystem gibt. Und es sind nämlich 8. Hurra! Oh, das hast du jetzt nur gemacht, warum ich immer noch kein Herz für Pluto mache. Genau. Nein, ich danke dir, Franzi, dass du das nochmal so richtig ausführlich aufgerollt hast. Ich finde, das kann man auf jeden Fall eine sehr schöne Ergänzung zu meiner geologischen Folge zu Pluto. Ja, da kann ich dir nichts drüber sagen über genau. die Geologie von Pluto und so. Und wenn euch das interessiert, hört euch die ein. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich. Ich habe ja so ein bisschen darin das Plädoyer, warum der Pluto vielleicht astronomisch so ein bisschen abgewertet ist, aber geologisch schon sehr interessant ist. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man den jetzt Planet nennt oder wie auch immer. Das meinte ich eben auch damit. Das ist für die Wissenschaft, ist es ja vollkommen Latte eigentlich. Also wie es nun genau heißt. Ich finde das ja und nein. Also ich finde die Größe beziehungsweise die Position im Sonnensystem macht schon was mit dem Objekt und die Größe ist da auch nicht alles. Und ich finde, wenn man sich jetzt so die Monde, die wir hier schon besprochen haben, irgendwie Io, Europa, jetzt Titan, die sind ja überwiegend deutlich größer. Beim Io bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, selbst der ist größer. Das ist auch ziemlich riesig, ne? Also diese ganzen galileischen Monde. Ich glaube, acht Monde, oder das ist alles, 8 Monde sind größer als Pluto. Diese Jupiter-Monde, die ja teilweise größer als der Merkur sind sogar. Ja. Ich finde auch so große Monde, die müssten vielleicht fast einen eigenen Namen bekommen. Und das ist so die andere Komponente davon, ne? Also in der Wissenschaft ist diese Taxonomie, heißt es ja, glaube ich, ne? Also wie man etwas benennt, die verändert auch schon, wie man wissenschaftlich über was nachdenkt, glaube ich, und vielleicht sogar in der breiteren Öffentlichkeit. Insofern kann man das, glaube ich, nicht so ganz per se abtun. So, es ist ja eigentlich egal. Es ist, glaube ich, gar nicht so egal. Und ich finde, wenn man neue wissenschaftliche Erkenntnisse hat, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, wir haben jetzt eine große Gruppe von Dingen, denen wir einen Begriff zugeordnet haben und wir müssen das jetzt feiner unterteilen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein normaler wissenschaftlicher Gang in ganz unterschiedlichen Gebieten. Taxonomie kennt man ja aus der Biologie, ne, wo es ja noch schwerer ist. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das auch gar nicht. Für die Wissenschaft ist es egal. Ich finde, das sage ich vielleicht auch aus dem Standpunkt von jemandem, der das Ganze immer noch völlig fehlgeleitet idealistisch betrachtet, weil ich mir denke, es sollte eigentlich egal sein. Genau. das auf jeden Fall. Das ist es aber nicht, das weiß ich auch, aber ich finde es interessant, weil, und das fand ich, da musste ich sehr an dich denken, gestern Morgen, Karl, als ich dieses Buch gelesen hatte, weil, wie Mike Brown selber schreibt, er ist zwar am Institut für Planetarische Wissenschaft, aber er ist ja Astronom. Also hat auch mit Planetenwissenschaft nichts zu tun, ist aber den ganzen lieben langen Tag von Geologen umgeben und ist dann auch tatsächlich zu der Zeit, als er diese gesamten, als er Eris und so entdeckt hat, da hat er Introduction to Geology unterrichtet. Und hat sich dann selber erstmal eingelesen und hat dann auch gesagt, ja, das war auch für die Astronomie neu, dass ich als einziges, ich sage jetzt mal Himmelsobjekt, einem Planeten so eine genaue Definition gebe, weil alles andere, eine Galaxie oder sowas, ist nicht so genau definiert. Und der hat das mit der Geologie hat das mit der Geologie verglichen, wenn du jemanden fragst, was ist ein Kontinent? Oh, das haben wir erst heute früh am Frühstückstisch diskutiert mit meinen Kindern. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Ihr diskutiert am Frühstückstisch? Ja, warum ist Grönland kein Kontinent und Australien schon? Richtig, ja. Und Mike Brown hat letztendlich genau den gleichen Vergleich und hat da gesagt, naja, letztendlich ist die Wischiwaschi-Erklärung, naja, Australien ist groß genug und Grönland nicht. Und warum sind Europa und Asien zwei Kontinente? Richtig, genau, aber das sind genau die Fragen, die er in seinem Buch eben bei der Geschichte auf, es sind so, was ist ein Kontinent? Und was ist der Unterschied zwischen einem Berg und einem Hügel? So, also, und das ist so, das ist auch diese Unschärfe und genau diese Unschärfe ist im Sinne von Planeten bei der Astronomie inzwischen oder bei der Astrophysik ist aufgeräumt worden, wobei ja, auch nicht zu allen Menschen wohlgefallen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Also ich denke schon, da gerade durch die geologischen Erkenntnisse, also dass man diese Objekte besuchen kann, dass man da landet, dass man vielleicht irgendwann Proben holt. Ich glaube, China macht jetzt Sample Return das erste Mal von einem Asteroiden. Ne? Also da passiert so viel und man versteht auch viel mehr Dinge und wird auch zukünftig noch viel mehr verstehen, auch was diese ganze Entwicklung des Sonnensystems angeht und was, woraus sich Planeten bildeten und so weiter. Ich glaube, da wahrscheinlich wird man weiterhin Planet sagen, aber ich glaube, diese kleinen Körper, da ist auch noch viel Potenzial irgendwie, sich das genauer zu überlegen. Für Unterschiede. Ja. Was für Unterschiede es gibt oder wie die intern funktionieren. Ne? Also vielleicht auch, dass man diese Eismonde dann noch mehr auseinanderhält. Ne? Also da gibt es ja so kleine Dinger wie Enceladus und so Riesendinger wie Europa und Ganymed und Callisto und dann so ein Ding wie Pluto, wo total unterschiedliche Eissorten drauf liegen und nicht nur Wassereis. Also es ist ja. Naja, es hat das schon angefangen in dem Sinne. Ich meine, dass Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun Planeten sind, das ist mal klar. Aber diese eigentliche Unterscheidung zwischen Gasriesen und Eisriesen. Auch das. Ja. Dass Uranus und Neptun eigentlich streng genommen Eisriesen sind und nicht Gasriesen, das war mir bis vor wenigen Jahren auch unbekannt. Das war einfach so, das sind alles die Gasriesen da draußen. Ne? Gesteinsplaneten innen, Gasriesen außen, fertig. Und dass da aber eigentlich nochmal signifikante Unterschiede bestehen, da finde ich, fängt es schon ein bisschen an. Und dann gibt es noch diese schöne Diskussion aus der Exoplanetenforschung, auf die du jetzt ja wahrscheinlich auch wohlweislich nicht eingegangen bist. Was ist eigentlich eine Supererde und was ist ein Mini-Neptun? Oh Gott, nein. Ne, also da gibt es ja auch so Planetenkategorien, die gibt es bei uns überhaupt gar nicht und deswegen können wir die auch sehr schwer fassen. Ne? Das ist so diese Größenklasse. Ich muss da gerade an einen Professor aus meinen Unitagen denken, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, wie von allen. Der war eigentlich Experte für Magnetismus. Der irgend so ein Kram mit Festplatten damals. Und dem hat dann die Fakultät, weil er sich immer über die Astronomie lustig gemacht hat, hat ihn dann prompt Introduction to Astrophysics aufs Auge gedrückt, dass er die ganzen Erstis unterrichten durfte. Und es war zum Schreien, weil er war selber total davon angenervt. Aber sehr lustig, also er war auch sehr kompetent, um Gottes Willen. Ne? Aber er wollte überall lieber sein als dort. Und er hat dann er hat immer auf diesen ganzen Kategorisierungskram drauf gehasst, halt auch mit der Arroganz eines Physikers, dass er gemeint hat, auch so dieser ganze Biologie und welche Kategorie und Taxonomie, der ist, it's all stump collecting. Ja. Ihm ging es immer sehr drauf, dass man die darunter liegenden Gesetzmäßigkeiten versteht und alles andere wurde eben als Briefmarkensammeln abgetan. Ich sag nicht, dass ich damit übereinstimme, aber ja, der hätte da ein paar Takte dazu zu sagen gehabt. Die Geologie ist ja auch sowas, die Steinesammler, ja. Eben. Stein- und Fossiliensammler. Sammle ich erstmal keine Steine von dir ein, sondern Antworten hoffentlich. Genau, bevor Bist wir mit bereit? Der Geologie anfangen. Ich bin bereit für deine Quizfragen. Das ist ganz einfach diesmal. Ganz einfach? Ja, ja. Okay, ich bin gespannt und bereit. Frage Nummer 1. Wie wurde der Planet Neptun entdeckt? Muss immer erstmal nochmal, tatsächlich bei Uranus und Neptun muss ich mal kurz überlegen. Unsere neuen, genau, der Neptun ist der äußerste. Der wurde von einem französischen Mathematiker quasi vorhergesagt auf Basis der etwas unregelmäßigen Bahn, die man erstmal nicht erklären konnte, und dann von einem Berliner Astronomen entdeckt. Hurra! Richtig. Und ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Das ist auch wurscht. Das war, neben dem französischen Mathematiker hatten auch noch andere die Position ausgerechnet. Das habe ich alles aus Längengründen nicht erwähnt. Von daher, das passt. Frage Nummer 2. Pluto wurde 1930 als Planet entdeckt. Doch schnell war klar, dass einige Eigenschaften dieses Planeten ein bisschen komisch sind im Vergleich zu anderen Planeten im Sonnensystem. Welche zum Beispiel? Und ein Beispiel reicht mir. Okay, also zwei fallen mir ein. Einmal, dass die Neigung der Bahnachse, sagt man, oder? Die weicht von der Ekliptik ab. Bahnebene, die weicht von der Ekliptik, also der mittleren Bahnebene der anderen Planeten, sehr stark ab. Ich glaube, was waren das? 14 Grad 17, oder so? 17 Grad. Grad, genau. Und auch die Exzentrizität ist sehr hoch. Und teilweise ist er sogar näher an der Sonne dran als der Neptun. Richtig! Und das waren eigentlich schon dann drei Sachen. Und das vierte wäre gewesen, seine Masse ist super, super, super, super klein. Was dann erst später im Detail rauskam, genau. Frage Nummer 3. Wodurch geriet der Planetenstatus von Pluto so richtig ins Wackeln? Weil Mike Brown ein Objekt gefunden hat, was so aussah, als könnte es sogar noch größer als Pluto sein. Und dann gab es noch einige andere relativ große Objekte im Kuipergürtel. Richtig. Wenn man Mike Brown als Forscher einzeln nicht so hervorheben möchte, könnte man auch sagen, Astronomen und Astronomen haben herausgefunden, dass Pluto da draußen eben nicht alleine ist, sondern nur eines unter vielen Objekten im Kuipergürtel. Mhm. War ja auch nicht nur Mike Brown, ne? Da haben ja auch andere zugearbeitet. Ja, eben, deshalb, genau. Also das möchte ich jetzt nicht so, nicht so betonen. Frage Nummer 4, aber das hast du eigentlich schon beantwortet. Was ist ein Planet? Wiederholung ist das Salz der Pädagogik, ne? Was ist das für ein Spruch? Ich weiß nicht, wo ich den her habe, ob ich den in der Uni mal gehört habe. Wow. Also, ich mache es einfach nochmal. Also, er kreist ein Objekt, was um die Sonne kreist, primär, was seine Bahn, was hat dein, wie hieß der Thomas Müller gesagt, in geologischen Zeiträumen, also so Alter des Sonnensystems, sollte die Bahn leergeräumt haben. Und er ist im hydrostatischen Gleichgewicht, das war mir vorhin nicht eingefallen, der Fachbegriff. Also er ist weitgehend rund. Sehr schön. Danke. Frage Nummer 5. Warum ist Pluto laut dieser Definition kein Planet? Also er ist rund. Allerdings sind da noch andere Dinger grob in seiner Bahnebene unterwegs. Und ja, das ist es, glaube ich, oder? Ja. Um die Sonne kreist er, ja. Genau. Hurra! Bonusfrage, das ist wieder, hast du ein Herz für Pluto, Karl? Selbstverständlich, aber nur für das Stickstoffeis in Sputnik Planitia, in dem großen Stickstoffgletscher. Wunderbar. Es war doch wunderbar diplomatisch jetzt, oder? Ich kann mal so einen Autosticker haben. Ja, dann haben wir es für heute, oder? Ja, dann haben wir es. Wir machen bestimmt auch irgendwann mal wieder eine Folge über Pluto, ne? Oder vielleicht müssen wir auch mal uns noch anderen Kuiper-Objekten widmen, mal überlegen. Absolut, absolut. Also da bin ich auch dabei, aber das war ja lange, wollte diese Geschichte schon länger mal erzählen. Auf jeden Fall. So klingt, als ob ich Pluto absolut kacke finde. Ich habe persönlich nichts dagegen. Hat irgendein Hörer das mal angemahnt, dass wir diese Geschichte nochmal erzählen? Gab es eigentlich mal einen Hörervorschlag? Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich es auf jeden Fall, hier ist mein großer Zettel, das ist ein bisschen chaotisch alles. Nee, da steht es nicht drauf. Aber ich hatte es auf jeden Fall reserviert, nachdem du die Folge über die Forschungsergebnisse der New Horizons Mission über Pluto erzählt hattest, habe ich eben, denke ich, geäußert, dass ich gerne diese Geschichte erzählen würde. Warum, weshalb, wieso? Genau. Ohne damit